Und jetzt das Hörspiel mit der Reihe Nahost. Möglicherweise kennen Sie den Namen Clemens Fehrenkotte. Der Rundfunkjournalist, durch diverse Buchveröffentlichungen über die amerikanische und internationale Außenpolitik bekannt, leitet seit April 2006 das ARD-Hörfunkstudio in Tel Aviv und ist auch auf NDR Info regelmäßig mit Nahost-Berichterstattung zu hören. In seinem Hörspiel »Die Irak-Akte« dokumentiert er die Entstehung des Irakkrieges mit öffentlich zugänglichen Quellen auf eine spannende, semifiktionale Weise. Die Irak-Akte. Szenen und Fragmente über einen Krieg. Von Clemens Fehrenkotte. Jeddah, Saudi-Arabien. 1. August 2000. Sommerpalast des saudischen Königshauses. Der neue Befehlshaber des US Central Command, General Tommy Franks, macht dem amtierenden Herrscher Kronprinz Abdullah seine Aufwartung. General Franks. Es ist mir eine Ehre, Eure Hoheit. Tommy Franks, von Juli 2000 bis Juli 2003 Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen im Nahen und Mittleren Osten Central Command, ging mit Bushs Ehefrau Laura auf dieselbe High School in Texas. Kronprinz Abdullah drückt Franks fest die Hand. Kronprinz Abdullah, seit 1996 de facto Herrscher des saudischen Königreichs, enger Verbündeter Amerikas und der Familie Bush. Nach dem Tod von König Fahd im Sommer 2005 wird Kronprinz Abdullah zu seinem Nachfolger ernannt. Kronprinz Abdullah? Wie geht's, General? Wie geht's dem Präsidenten? Franks? Er lässt Sie herzlich grüßen, Hoheit. Kronprinz Abdullah? Die Nachricht, dass Amerika seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen will, ist sehr beunruhigend. Das würde die offizielle Anerkennung der israelischen Besetzung der Heiligen Stadt bedeuten. Franks? Die Haltung der Vereinigten Staaten ist es, den Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu unterstützen. Der Präsident arbeitet hart daran, die Verhandlungen abzuschließen. Amerika könnte viele Freunde in der muslimischen Welt haben, aber Israel trennt uns. Solange es keinen Frieden gibt, wird sich der Terrorismus auf der ganzen Welt ausbreiten. Eure Hoheit, der Terrorismus breitet sich wie ein Krebsgeschwür aus. Wir können alle härter daran arbeiten, ihn zu stoppen. Amerika und das Königreich Saudi-Arabien. Bitten wir Gott um Vernunft und Logik. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam die Ausbreitung des Terrors stoppen können. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Washington, 20. Januar 2001, Capitol Hill. Amtseinführung von Präsident George W. Bush. George W. Bush, US-Präsident seit Januar 2001. Wiedergewählt im November 2004. Von 1994 bis 2000 Gouverneur von Texas. Sohn von Präsident George H.W. Bush, der von 1989 bis 1993 im Amt war. Entging durch den Dienst bei der Texas Air National Guard, dem Wehrdienst in Vietnam. Erfolglose Kandidatur zum US-Kongress 1978. Versuchte sich anschließend mit mäßigem Erfolg im texanischen Erdölgeschäft und als Manager des Baseballteams Texas Rangers. Bush steht am Podium, hält mit getragener Stimme seine Inaugurationsrede. We will confront weapons of mass destruction, so that a new century is spared new horrors. Wir werden gegen Massenvernichtungswaffen vorgehen, damit dem neuen Jahrhundert neuer Horror erspart bleibt. Die Feinde der Freiheit und unseres Landes sollen sich darüber im Klaren sein, Amerika wird sich weiterhin in der Welt einmischen. America remains engaged in the world, by history and by choice. Shaping a balance of power. Aufgrund unserer Geschichte und weil wir es wollen, um das Gleichgewicht zugunsten der Freiheit zu verändern. Wir werden unsere Verbündeten und unsere Interessen verteidigen. We will meet aggression and bad faith with resolve and strength. Aggressionen und schlechten Absichten werden wir mit Entschlossenheit und Stärke begegnen. Washington, 30. Januar 2001, 15.35 Uhr, Weißes Haus. Im Sitzungszimmer, ein Stockwerk unter dem Oval Office. Erste Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Am Kopf des rechteckigen Tisches sitzt Präsident Bush. Rechts neben ihm Vizepräsident Cheney, Finanzminister O'Neill, CIA-Direktor George Tenet. Sicherheitsberaterin Rice am gegenüberliegenden Kopfende. Links neben Bush Außenminister Powell, Verteidigungsminister Rumsfeld, Generalstabschef Shelton. Colin Powell, von 2001 bis 2005 US-Außenminister. Sicherheitsberater von Präsident Reagan von 1987 bis 1989. Danach 5 Jahre lang US-Generalstabschef. In dieser Funktion war Powell für die militärische und militärpolitische Umsetzung des Golfkriegs I verantwortlich. Powell zählte stets zu den Realpolitikern, fand zu Präsident George W. Bush aber kein persönliches Verhältnis und wurde regelmäßig von Vizepräsident Cheney und Verteidigungsminister Rumsfeld blockiert. Präsident Bush ergreift das Wort. Wir werden die Ungleichgewichte in der Nahostpolitik unter Clinton korrigieren. Wir werden uns wieder an Israel anlehnen, und zwar auf Dauer. Clinton hat einfach überzogen und dann ist alles auseinandergefallen. Und darum haben wir jetzt dort ein Problem. Wenn die beiden Seiten keinen Frieden haben wollen, dann ist es unmöglich für uns, sie dazu zu zwingen. Bush macht eine kurze Pause, um in die Runde zu fragen. Hat irgendjemand schon einmal Sharon getroffen? Außenminister Powell hebt die Hand. Ja, Mr. President. Bush? Ich habe ihn auch schon getroffen. Einmal, im Dezember 1998. Er hat mich mit einem Helikopter über Israel geflogen, auch über die palästinensischen Lager. Schaute da richtig schlecht aus. Wir können im Augenblick nicht viel tun. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns aus dieser Situation zurückziehen. Paul? Das wäre vielleicht ein wenig überhastet, Mr. President. Die Gewalt im Gazastreifen und der Westbank gibt es doch. Und sie hat bestimmte Gründe. Wenn wir uns zurückziehen würden, würden wir Sharon und die israelische Armee von der Leine lassen. Das hätte schlimme Konsequenzen. Vor allem für die Palästinenser. Bush? Vielleicht ist das die beste Methode, um die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Paul schweigt und ist sichtlich irritiert. Zitiert nach Ron Suskind, The Price of Loyalty, George W. Bush, The White House and the Education of Paul O'Neill, New York 2004. Washington, 30. Januar 2001, Weißes Haus, Lagezentrum. Die erste Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Präsident Bush. Also, Condi, was steht heute auf der Tagesordnung? Condoleezza Rice, US-Außenministerin. Von 2001 bis 2004 Sicherheitsberaterin von Präsident Bush. Condoleezza Rice. Wie der Irak die Region destabilisiert, Mr. President. Der Irak könnte vielleicht der Schlüssel sein, um die gesamte Gegend neu zu ordnen. Ich habe George Tenet gebeten, uns auf den neuesten Stand zu bringen. George? Danke, Condi. Ich habe einige unserer neuesten Daten mitgebracht, die ich Ihnen zeigen will. George Tenet, von 1997 bis 2004 Direktor der Central Intelligence Agency, CIA. Verfügte über das uneingeschränkte Vertrauen von Präsident Bush, war vor dem Irakkrieg bei der Bewertung der Geheimdiensterkenntnisse über das irakische Massenvernichtungsprogramm politisch willfährig. Erhielt von Bush 2004 beim Ausscheiden aus dem Amt die höchste zivile Auszeichnung. Tenet breitet auf dem Besprechungstisch mehrere großformatige Folien aus. Zu sehen ist unter anderem ein grobkörniges Satellitenbild einer Fabrik. George Tenet. Aufklärungsmaschinen haben dieses Bild gerade erst gemacht. Wir glauben, dass dieses Gebäude eine Fabrik zeigt, in der entweder chemische oder biologische Komponenten für die Waffenproduktion hergestellt werden können. Jeder beugt sich über das Foto. Tenet nimmt einen Pinpointer zu Hilfe, um seinen Vortrag besser erläutern zu können. Von hier kommen die Eisenbahnschienen auf das Gelände, hier stehen die LKW, sie bringen das Zeug hier rein und dort drüben heraus. Das ist ein Wasserkühler. Cheney scheint aufgeregt zu sein. Er wendet sich an seine Mitarbeiter, die in der zweiten Reihe sitzen. Steht mal auf, guckt euch das mal an. Es beugen sich mehr als ein Dutzend Personen über die Luftbildaufnahme. Finanzminister O'Neill sagt in die schweigende Runde: Also, tut mir leid, aber ich habe schon viele Satellitenbilder von Fabriken gesehen, die alle so aussahen wie das hier. Warum, George, hat dies hier was mit chemischen oder biologischen Waffen zu tun? Paul O'Neill, von 2001 bis Dezember 2002 US-Finanzminister, sprach sich deutlich gegen die Steuersenkungen des Präsidenten aus, was zu seinem Rücktritt führte. Veröffentlichte anschließend ein sehr kritisches Bush-Buch, in dem er dem Präsidenten vorwarf, den Irakkrieg gleich nach dessen Amtsantritt im Januar 2001 geplant und gewollt zu haben. Washington, 5. März 2001. Executive Building, Amtsräume des US-Vizepräsidenten. Dick Cheney empfängt Handelsminister Don Evans, der dem Vizepräsidenten eine genaue Aufstellung der irakischen Erdölfelder und der ausländischen Konzerne übergibt, die in die irakische Erdölindustrie investiert haben. Richard Dick Cheney, Vizepräsident, war Mitte der 70er Jahre Stabschef im Weißen Haus unter Präsident Gerald Ford, von 1989 bis 1993 Verteidigungsminister unter Präsident George Bush Sr. war in dieser Funktion maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung des Golfkriegs I 1991 gegen Saddam Hussein beteiligt. Wechselte 1995 in die Privatwirtschaft und wurde Vorstandschef des größten amerikanischen Erdöldienstleistungsunternehmens Halliburton, von dem er auch nach seinem Ausscheiden 2000 bis heute Pensionszahlungen erhält. Dick Cheney. Gute Arbeit, Don. Don Evans. Kein Problem. Wir haben im Irak die wichtigsten Ölfelder um Kirkuk, sowie östlich von Bagdad und nördlich von Basra. Das sind supergigantische Ölfelder. In denen vermuten wir jeweils mehr als 5 Milliarden Barrel Öl. Dann müssen wir die Pipelines im Auge haben. Die zwischen Kirkuk und der Türkei, sowie die zwischen Kirkuk und Syrien. Die andere Pipeline zwischen Basra und Saudi-Arabien ist ja seit vielen Jahren geschlossen. Und wer macht dort die Geschäfte mit Saddam? Alle anderen, nur wir nicht. Die Chinesen sind drin, die Russen, die Franzosen, Italiener. Die üblichen Verdächtigen eben. Cheney lacht trocken auf. Ich werde Jim Baker mal um Rat fragen, wie wir da vorgehen können. Nochmals, Don. Gute Arbeit. Don Evans, von 2001 bis 2005 US-Handelsminister. Stammt aus Texas und gehört zu den ältesten Freunden des Präsidenten. War zuvor Vorstandsvorsitzender eines texanischen Erdölunternehmens. Der Dialog basiert auf den schriftlichen Unterlagen des US-Handelsministeriums vom 5. März 2001. Washington, 3. April 2001, Weißes Haus. UN-Chefwaffeninspekteur Hans Blix wird von Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice begrüßt. Hans Blix, von Januar 2000 bis Juni 2003 Chef der UN-Waffeninspekteure, leitete ab 2002 die Suche nach den irakischen Massenvernichtungswaffen. Ehemaliger schwedischer Außenminister. In Rice' Zimmer befindet sich auch Außenminister Colin Powell. Condoleezza Rice. Mr. Blix, für uns hat sich nicht viel verändert. Wir sind der Meinung, wie die vorherige Administration, dass der Irak verpflichtet ist, sich an die UN-Resolutionen zu halten. Saddam muss das akzeptieren. Außenminister Powell. Gegenwärtig überprüfen wir unsere Irak-Politik. Für uns ist entscheidend, was mit seinen Massenvernichtungswaffen ist. Da werden wir nicht locker lassen. Zitiert nach Hans Blix, Mission Irak. Washington, Anfang April 2001. Executive Building. Amtsräume des US-Vizepräsidenten. Dick Cheney sitzt mit seinem Sicherheitsberater Libby zusammen. Louis Scooter Libby. Bis Oktober 2005 Stabschef des US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Ehemaliger Student von Paul Wolfowitz. Gehört zu den überzeugten Neokonservativen in der US-Regierung. Wurde am 28. Oktober 2005 wegen Meineides, Falschaussage und Behinderung der Justiz angeklagt. Trat am selben Tag von seinem einflussreichen Posten zurück. Cheney und Libby besprechen das Irak-Gutachten von Ex-US-Außenminister James Baker, das Cheney angefordert hat. Dick Cheney. Und? Was sagt Jim? Libby. Herr Vizepräsident, der Baker-Bericht lässt keinen Zweifel aufkommen. Jim rät uns, gegenüber Saddam die militärische Option zu erwägen. Der Irak benutzt seine Erdölexporte als Waffe. Er kann den Ölhahn auf- und zudrehen, wie er will. Und damit manipuliert er die Erdölmärkte. Cheney? Das Spiel kennen wir ja. Und neben der militärischen Option? Was sollten wir Jims Meinung nach sonst noch machen? Libby? Druck auf die Vereinten Nationen ausüben. Die UN-Waffeninspektoren müssen zurück in den Irak. Das ist das Mindeste. Wenn das geschehen ist, sollten wir darüber nachdenken, die Barrieren für Investitionen unserer Erdölkonzerne abzubauen. Dadurch könnten wir eine größere Kontrolle über die irakischen Erdölreserven erlangen. Dann könnten wir selber an Ort und Stelle zum Zuge kommen und das wiederum würde uns in die Lage versetzen, die internationalen Erdölmärkte besser zu stabilisieren. Zitiert nach Paul Sperry, White House Energy Task Force Papers Reveal Iraqi Oil Maps in WorldNet Daily Online, 18. Juli 2003. Washington, 16. Mai 2001. Executive Office. Amtszimmer des Vizepräsidenten Dick Cheney. Cheney liest noch einmal seinen Brief an Präsident Bush durch, den er gemeinsam mit dem Bericht zur nationalen Energiepolitik an das Weiße Haus schicken will. Amerika sieht sich im Jahr 2001 der gefährlichsten Energieknappheit seit dem Ölembargo der 70er Jahre gegenüber. Wenn nichts geschieht, wird in den nächsten beiden Jahrzehnten der amerikanische Energieverbrauch der Energieerzeugung uneinholbar davonlaufen. Wenn wir es zulassen, dass dieses Ungleichgewicht andauert, unterminieren wir unsere Wirtschaft, unseren Lebensstandard und unsere nationale Sicherheit. Die Golfregion wird für die internationale Energiepolitik Amerikas im Mittelpunkt stehen. Zitiert aus Dick Cheneys Brief an Bush vom 16. Mai 2001. Washington, 1. August 2001. Weißes Haus. Sitzungszimmer des National Security Kabinetts. Debattiert wird, zum vierten Mal in dieser Runde, die Befreiung des Irak. So heißt auch das als Top Secret klassifizierte Thesenpapier des stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaters Stephen Hadley für die heutige Sitzung. Anwesend sind unter anderem Powell und Wolfowitz. Paul Wolfowitz, seit dem 1. Juni 2005 Präsident der Weltbank, von 2001 bis 2005 stellvertretender US-Verteidigungsminister, intellektueller Kopf der sogenannten Neokonservativen in der Regierung Bush, trat entschieden für die Invasion in den Irak ein. Stephen Hadley, seit 2005 nationaler Sicherheitsberater von Präsident Bush, von 2001 bis 2005 stellvertretender nationaler Sicherheitsberater. Seit Mitte der 70er Jahre enger Vertrauter von Dick Cheney, der seine Karriere nachhaltig gefördert hat. Stephen Hadley. Also, wir haben hier nochmal unsere Optionen dargestellt. Diplomatisch, mit Hilfe der Wirtschaftssanktionen und der UN-Waffeninspektoren. Militärisch, mit den Flugverbotszonen. Und inoffiziell mit Hilfe der CIA und der Stärkung der irakischen Opposition. Außenminister Paul. Also wieder so ein angenommen, wir müssen das jemals wirklich tun, Papier über den Irak. Paul Wolfowitz. Überhaupt nicht. Die Gründe, um Saddam abzusetzen, sind doch ganz klar. Es ist notwendig und könnte relativ einfach gemacht werden. Wir könnten mit unseren Streitkräften die Ölfelder im Süden des Iraks stürmen. Dort liegen 2/3 der irakischen Erdölvorkommen. Und so eine Basis aufbauen, eine Enklave. Und von dort könnten wir die Anti-Saddam-Kräfte stärken, die den Rest des Landes gegen Saddam aufbringen und die dann auch den Diktator absetzen könnten. Paul wendet sich zu seinem Stellvertreter Dick Armitage. Das ist doch Wahnsinn. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack. Crawford, Texas, 6. August 2001. Privatranch des Präsidenten. Ein CIA-Beamter präsentiert Bush das tägliche Geheimdienstbriefing. Bush ist bis zum 6. August 2001 bereits 36 Mal in diesen Briefings auf Bin Laden und die Al-Qaida hingewiesen worden. Dieses Mal geht das Briefing direkt auf die Gefahr eines Angriffs Bin Ladens auf die USA ein. Das Memorandum hat den Titel Bin Laden entschlossen, die USA anzugreifen. Der CIA-Beamte liest vor. Berichte von Geheimdiensten, ausländischen Regierungen und den Medien lassen erkennen, dass Bin Laden seit 1997 versucht hat, Terroranschläge in den USA zu verüben. Bin Laden hat in Fernsehinterviews mit US-Medien 1997 und 1998 betont, dass seine Anhänger dem Beispiel des Bombenattentäters auf das World Trade Center von 1993, Ramzi Youssef, folgen und den Kampf nach Amerika bringen wollen. Wir sind nicht in der Lage gewesen, einen der weitaus sensationelleren Gefahrenberichte eines ausländischen Dienstes zu bestätigen, in dem festgestellt wird, dass Bin Laden ein amerikanisches Passagierflugzeug entführen will, um Gesinnungsgenossen und andere Extremisten zu befreien, die in US-Haft sind. Nichtsdestotrotz deuten seit diesem Zeitpunkt FBI-Informationen auf ein Verhaltensmuster von verdächtigen Aktivitäten in diesem Land, das mit den Vorbereitungen auf Flugzeugentführungen oder anderen Attacken übereinstimmt, einschließlich der aktuellen Überwachung von Bundesgebäuden in New York. Eine Gruppe von Anhängern Bin Ladens ist Informationen der CIA und des FBI zufolge bereits in den USA, um Bombenanschläge vorzubereiten. Zitiert nach 9/11 Commission Report. Washington, 27. August 2001. Weißes Haus, Büro von Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice. Der saudische Botschafter in den USA, Prinz Bandar bin Sultan, betritt das Zimmer. Prinz Bandar bin Sultan, Sohn des saudischen Verteidigungsministers und von 1983 bis 2005 Botschafter des Königreichs Saudi-Arabien in den USA. Der elegant im dunklen Anzug gekleidete Diplomat, der seit knapp 20 Jahren das Büro kennt und nur mit den Spitzen der jeweiligen US-Regierungen spricht, lässt sich in einen der Besuchersessel fallen. Prinz Bandar. Condi. Was Sie jetzt zu hören bekommen, ist die schroffeste Botschaft, die ich seit meinem Amtsantritt 1983 jemals zu überbringen hatte. Rice blickt den saudischen Prinzen unverwandt und konzentriert an. Wir waren Freunde, als es noch nicht sehr modern war, euer Freund zu sein. Wir standen in den 50er und 60er Jahren an eurer Seite, als dies niemand in der Region tat. Kronprinz Abdullah hat mich beauftragt, euch mitzuteilen, dass er die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nicht länger so aufrechterhalten kann, wie sie waren. Das Verhalten Israels in den palästinensischen Gebieten ist absolut inakzeptabel. Condoleezza Rice? Wir haben einen Kurswechsel in unserer Politik gegenüber den Konfliktparteien eingeleitet. Das ist richtig. Prinz Banda? Kurswechsel? Bush hat sich die Nahostpolitik von Ariel Sharon zu eigen gemacht. Wir wollen, dass ihr die Realität zur Kenntnis nehmt. Seht ihr nicht, was mit den palästinensischen Kindern passiert? Mit den Frauen, den alten Menschen, die Demütigungen, der Hunger? Condi, nachdem Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, treffen wir unsere. Zitiert nach Elsa Walsh, The Prince, The New Yorker, 24. März 2004. Washington, 4. September 2001. Weißes Haus, Lagezentrum. Richard Clark sitzt allein im Raum. Er ist enttäuscht, resigniert. Richard Clark, Antiterror-Koordinator im Weißen Haus von Mai 1998 bis März 2003. Nach dem 11. September 2001 sprach er sich intern gegen den Irakkrieg aus, weil dieser vom eigentlichen Krieg gegen Osama bin Laden ablenken würde. Schrieb nach seiner Pensionierung ein äußerst kritisches Buch, in dem er Bush vorwarf, mit einer falschen Strategie auf die Terroranschläge reagiert zu haben. Soeben hat Clark Bushs Sicherheitsberaterin Rice über die ständig dichter werdenden Terrorwarnungen unterrichtet, die Al-Qaida betreffen. Er muss allerdings erfahren, dass es seit der Amtseinführung des neuen Präsidenten bis heute nie zu einer Diskussion zwischen Präsident Bush und seinen engsten Beratern über die Gefahr eines möglichen Angriffs der Al-Qaida auf die USA gekommen ist. Richard Clark, Monolog. Es ist nicht zu fassen. Im Januar habe ich allen neuen Regierungsmitgliedern doch ganz klar gesagt, Al-Qaida will uns angreifen. Wir sind mit denen im Krieg. Die sind super organisiert und haben schon Schläferzellen in den USA. Cheney blieb wie immer total ruhig und sagte, er werde das mit der CIA checken. Cheney ging auch zur CIA, immer wieder. Aber bei den meisten Besuchen ging es nur um den Irak. Paul lud uns alle ein, von den verschiedenen Diensten über Al-Qaida zu sprechen. Er war überrascht, dass wir einstimmig sagten, Al-Qaida ist unsere Priorität Nummer eins. Und dann dieser Idiot Wolfowitz. Im April saß er bei meiner ersten Al-Qaida-Präsentation im Arbeitsausschuss des Nationalen Sicherheitsrates, hörte sich meine Bin Laden-Warnungen an und sagt, »Och, es gibt auch noch andere, die auch nicht schlecht sind. Der irakische Terrorismus zum Beispiel.« Bin fast ausgeflippt. »Ich kenne keinen vom Irak gesponserten Terrorismus gegen die USA seit 1993, Paul«, habe ich ihm an den Kopf geknallt. »Und ich glaube, dass die CIA und das FBI mir recht geben. Stimmt's schon?« John McLaughlin von der CIA gab mir recht. Und wie? Schwachköpfe, allesamt. Verblendete Schwachköpfe. Zitiert nach Richard Clark, Against All Enemies, Inside America's War on Terror, New York 2004. Washington, 7. September 2001. Weißes Haus. Privaträume des Präsidenten im ersten Stock. Präsident Bush wartet mit seinem Stellvertreter Dick Cheney, Außenminister Colin Powell und Sicherheitsberaterin Rice auf das Erscheinen des saudischen Botschafters Prinz Banda. Banda wird von einem Secret Service Beamten in den Raum geleitet. Prinz Banda: Mr. President, wir stehen vor einem Wendepunkt. Wir haben die feste Zusage von Yasser Arafat, alle Terroranschläge gegen Israel einzustellen. Entweder können Sie weiterhin gute Beziehungen zu uns unterhalten, indem Sie aktiv die Gründung des Palästinenserstaates unterstützen, oder Sie können die Bindungen zu Saudi-Arabien vergessen. Entweder führt Ihre Entscheidung, Gott bewahre, in die Katastrophe oder zum Frieden. Präsident Bush. Ich kann die Aufregung nicht verstehen. Ich habe doch Kronprinz Abdullah vor wenigen Tagen schriftlich zugesichert, dass es überhaupt keinen Kurswechsel in unserer Nahostpolitik gibt. Ich empfinde tiefes Mitgefühl mit dem Leiden der Palästinenser in ihrem Alltagsleben. Ich will, dass mit dieser Tragödie und dem Leiden Schluss ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das palästinensische Volk ein Recht auf Selbstbestimmung hat. Ein Recht darauf, friedlich und sicher in seinem eigenen Staat zu leben. In seinem eigenen Heimatland. Zitiert nach Elsa Walsh, The Prince. The New Yorker, 24. März 2003. 11. September 2001, New York, Manhattan. Oh, shit! Horrible. Who would hate us that much? That's not a movie! That's not rolling with action! Miss. Turn the video off. Turn the video off. Now. Turn the fucking video off. That's not a fucking movie. He needs to be arrested. We are the police. And you want them, you can't find them. It's not a movie. This is real. This is real hell. People is dying right now, right? They can't find two planes now, right? It's not a movie. This is not a movie. Look. Air Force One, 11. September 2001, auf dem Flugfeld in Florida, 9.45 Uhr. Präsident Bush spricht erstmals an diesem Tag mit seinem Stellvertreter Dick Cheney, der im unterirdischen Lagezentrum des Weißen Hauses sitzt. Bush ist soeben informiert worden, dass auch das Pentagon angegriffen worden ist. Hört sich so an, als ob wir hier einen kleinen Krieg im Gange haben. Ich habe vom Pentagon gehört, wir sind im Krieg. Jemand wird dafür bezahlen. Zitiert nach 9-11 Commission Report. Washington, 11. September 2001. Weißes Haus, Privaträume des Präsidenten im ersten Stock, 23 Uhr. Präsident Bush diktiert einem Secret Service Beamten einen Eintrag in sein Tagebuch. Heute fand das Pearl Harbor des 21. Jahrhunderts statt. Zitiert nach Woodward, Bush at war. Washington, 12. September 2001. Weißes Haus, Lagezentrum. Anwesend sind Rumsfeld, Powell, Vizeaußenminister Armitage und Antiterrorchef Clark. Verteidigungsminister Rumsfeld. Wir müssen unsere Optionen erweitern. Unsere Antwort kann nicht einfach heißen, macht die Taliban fertig. Wir müssen den Irak kriegen. Außenminister Powell. Nein, so geht das nicht. Wer hat uns angegriffen? Al-Qaida. Also müssen wir uns auf Al-Qaida konzentrieren. Antiterrorchef Richard Clark. Ich dachte schon, ich hätte hier was Wichtiges verpasst. Von Al-Qaida angegriffen worden zu sein und dann als Antwort darauf den Irak zu bombardieren, wäre genauso, als wären wir 1941 nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor in Mexiko einmarschiert. Colin Powell schüttelt den Kopf. Zitiert nach Richard Clark, Against All Enemies, Inside America's War on Terror, New York 2004. Washington, 12. September 2001. Weißes Haus, Lagezentrum. Eine Besprechung ist zu Ende. Präsident Bush drängt seinen Antiterrorchef Richard Clark und einige seiner Mitarbeiter zum Verbleiben im Raum. Präsident Bush? Ich weiß, Sie haben unglaublich viel zu tun und so, aber ich will, dass Sie so schnell wie möglich über das gesamte Material nochmal drüber gehen. Über alles. Prüfen Sie, ob Saddam das getan hat. Gucken Sie nach, ob er in irgendeiner Weise damit in Verbindung steht. Richard Clark lässt sich seine große Skepsis anmerken. Aber, Mr. President, die Al-Qaida hat das getan. Bush. Ich weiß. Aber sehen Sie nach, ob Saddam involviert war. Nur mal gucken. Ich möchte jedes kleinste Körnchen wissen. Clark. Selbstverständlich. Wir schauen uns das nochmal an. Clark bemüht sich jetzt, respektvoller und verständnisvoller zu antworten. Wissen Sie, wir haben mehrmals nach Verbindungen zwischen Al-Qaida und staatlicher Unterstützung gesucht und keine einzige wirkliche Beziehung zum Irak gefunden. Iran hat eine geringe Rolle gespielt, ebenso Pakistan, Saudi-Arabien und Jemen. Präsident Bush, heftig und endgültig. Check den Irak. Zitiert nach Richard Clark, Against All Enemies, Inside America's War on Terror, New York, 2004. Washington, 13. September 2001, Weißes Haus, Oval Office. Präsident Bush steht von seinem Stuhl auf, geht auf den saudischen Botschafter Prinz Bandar zu und umarmt ihn. Komm, lass uns rausgehen auf den Balkon. Willst du eine Zigarre? Einen Drink? Prinz Bandar nickt, nimmt sich eine Zigarre, gibt Bush Feuer, bevor er seine ansteckt. Beide gehen auf den Truman-Balkon, von dem man den Garten des Weißen Hauses überblicken kann. Bush und Prinz Bandar haben jeweils einen Drink in der Hand. Prinz Bandar. Mr. President, wir drücken Ihnen unser tiefstes Mitgefühl aus über den Verlust so vieler unschuldiger Menschen, die den verbrecherischen Anschlägen zum Opfer gefallen sind. Bush dankt dem Botschafter und blickt ihn weiter an. Prinz Bandar. Mein erster Gedanke, als ich die Fernsehbilder sah, war, mein Gott, lass das keine Araber gewesen sein. Weil wenn das Araber waren, wird es Krieg geben. Bush. Also für uns ist klar, dass dafür jemand zu bezahlen hat. Prinz Bandar. Tenet hat mich gestern angerufen und mir gesagt, dass 15 der 19 Selbstmordattentäter Saudis waren. Ich hoffe immer noch, dass das nicht wahr ist. Ich habe mich gefühlt, als ob die ganze Welt auf meine Schultern herabstürzen würde. Bush. Macht euch keine Gedanken wegen der Anschläge. Falls wir einen der Al-Qaida-Anführer festnehmen und der nicht mit uns kooperieren will, dann werden wir ihn an euch ausliefern. Und wie ihr dann mit ihm umgeht, das ist eure Sache. Prinz Bandar? Es ist doch klar, warum Osama festgelegt hat, dass fast alle diese verdammten Terroristen aus meinem Land stammen. Er will uns auseinanderbringen, uns spalten, einen Keil zwischen unsere Freundschaft treiben. Das wird ihm nicht gelingen. Nein, das wird ihm nicht gelingen. Bush zieht weiter an seiner Zigarre. Zitiert nach Elsa Walsh, The Prince. The New Yorker, 24. März 2004. Washington, 21. November 2001. Weißes Haus. Der Nationale Sicherheitsrat hat seine Sitzung im Lagezimmer beendet. Bush geht auf Rumsfeld zu und legt ihm seinen Arm um die Schulter. Ich muss Sie sprechen. Allein. Bush macht eine ausholende Geste und bittet seinen Verteidigungsminister in das nächstbeste kleine Besprechungszimmer. Schließt die Tür. Beide setzen sich. Ich möchte, dass Sie... Was für eine Art Kriegsplan haben wir für den Irak? Rumsfeld? Wir haben keinen aktuellen Kriegsplan. Tommy Franks hat ihn noch nicht verändert. Was wir haben, ist eine Golfkrieg II-Version. Also eine etwas veränderte Fassung des Kriegsplans Ihres Vaters von 1991. Solche Veränderungen benötigen Jahre der Planung. Ich arbeite gerade daran. Fangen Sie damit an. Und veranlassen Sie Tommy Franks festzustellen, was wir benötigen, um Amerika durch eine Absetzung von Saddam Hussein sicherer zu machen. Und noch was. Könnten Sie das vielleicht so in die Wege leiten, dass es nicht bemerkt wird? Klar, kein Problem. Denn ich überarbeite alle unsere Kriegspläne. Und davon habe ich im Pentagon 68 Stück. Da fällt der Irak nicht weiter auf. Sehr gut. Trotzdem, kein Wort zu den anderen über das, was Sie machen. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack. Tampa, Florida, 21. November 2001. US Central Command Hauptquartier. Im Büro von General Tommy Franks. Morgens. Franks berät mit seinem Chefplaner General Jean Renoir die Luftangriffe auf die Taliban-Stellungen in Tora Bora in Afghanistan, als ihm mitgeteilt wird, dass Verteidigungsminister Rumsfeld ihn am Telefon sprechen will. Rumsfeld am Telefon. General Franks, der Präsident will, dass wir uns unsere Irak-Optionen anschauen. Wie sehen da unsere Planungen aus? General Franks. Mr. Secretary, wir haben natürlich einen Plan, den Operationsplan 1003. Und was halten Sie davon? Desert Storm 2. Er ist veraltet. Zurzeit wird er revidiert, weil sich die Bedingungen geändert haben. Wir haben eine andere Anzahl von Streitkräften in der Region als zu dem Zeitpunkt, an dem wir den Plan ausgearbeitet haben. Und wir haben, ganz klar, einige wertvolle Lektionen in Afghanistan gelernt. Über das Zusammenspiel von Präzisionswaffen und Spezialeinsatzkräften. Okay, Tom. Entstauben Sie das bitte und rufen Sie mich in der nächsten Woche an. Rumsfeld legt den Hörer auf. General Franks legt ebenfalls den Telefonhörer auf. Arschloch. Gene, greifen Sie sich General Kimmons und bringen Sie ihn hierher. Wir haben neue Arbeit. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier, New York 2004. Tampa, Florida, 4. Dezember 2001. US Central Command Hauptquartier. Abhörsicherer Konferenzraum. General Tommy Franks ist via Videokonferenz mit Verteidigungsminister Rumsfeld und Generalstabschef Dick Myers verbunden. Richard Dick Myers, US-Generalstabschef seit Oktober 2001. Von März 2000 bis September 2001 stellvertretender Generalstabschef. General Franks präsentiert sein erstes Konzept für einen Irakkrieg. Mr. Secretary, falls wir militärisch gegen den Irak vorgehen sollten, nehme ich an, dass das vorrangige Ziel die Absetzung von Saddam Hussein sein dürfte. Rumsfeld zögert ein bisschen mit der Antwort. General, das ist auch eine Vermutung. Der Präsident wird diese Entscheidung allerdings ultimativ zu treffen haben. General Franks? Meine zweite Annahme ist, dass, falls wir militärisch vorgehen, das Ziel sein wird, den Irak in einem Zustand zu hinterlassen, dass er keine militärischen Fähigkeiten mehr hat, um seine Nachbarn weder mit konventionellen noch mit Massenvernichtungswaffen zu bedrohen. Rumsfeld nickt. Stimmt. Falls, und ich betone, falls die Operation anläuft, werden wir den Irak als eine geeinte Nation mit der Fähigkeit, sich zu verteidigen, hinterlassen. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier, New York. Tampa, Florida, 11. Dezember 2001. US Central Command Hauptquartier. General Franks sitzt wieder im abhörsicheren Konferenzraum und ist mit Verteidigungsminister Rumsfeld via Videokonferenz verbunden. General Franks. Wir wollen jetzt damit beginnen, unsere Truppenstärke in der Region zu erhöhen. Rumsfeld. Der Präsident hat keine Entscheidung getroffen, Krieg zu führen. Und wir können nichts tun, was unser Land in dieser Hinsicht binden könnte. Rumsfeld macht eine Pause. Wie sichtbar wären diese Truppenverstärkungen? Franks. Eine Truppenverstärkung in Kuwait würde als normale Manöverübung angesehen werden. Und wir könnten die Verweilzeit der Flugzeugträger in der Region erhöhen, ohne größere Aufmerksamkeit zu erregen. Ich erwarte keine CNN-Berichterstattung, aber dafür gibt es keine Garantie. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Crawford, Texas, 28. Dezember 2001. Geheimer Videokonferenzraum auf dem Gelände der Präsidenten-Ranch. Bush sitzt am Konferenztisch, neben ihm Franks. Zugeschaltet per abhörsicherer Videoleitung sind Vizepräsident Cheney aus seinem Ferienhaus in Wyoming, Verteidigungsminister Rumsfeld aus seinem Haus in New Mexico, Condoleezza Rice, Colin Powell und George Tenet aus dem Lagezentrum des Weißen Hauses. Bush blickt die verschiedenen Fernsehbildschirme an. Das Thema der Sitzung: die Planungen für einen Irakkrieg. Franks überreicht Bush das umfangreiche Briefingmaterial, das den übrigen Teilnehmern der Runde ebenfalls vorliegt. Es ist mit der höchsten Geheimhaltungsstufe versehen und trägt in großen Blockbuchstaben die Aufschrift »Höchst vertrauliche Planung«. General Franks. Wenn Sie das Regime stürzen wollen, würde Ihnen eine Bombardierung nicht viel bringen, Mr. President. Unser Plan sieht vor, dass wir einen langwierigen Truppenaufbau in der Region verhindern, sodass wir einen Angriff kurzfristiger und mit wenig Streitkräften beginnen können. Also, was brauchen wir für einen Krieg? Es gibt drei Optionen. Robust, reduziert oder allein. Für Option 1 müssen wir die Nachbarstaaten des Irak im Boot haben, also Saudi-Arabien, Kuwait, Jordanien und die Türkei, sowie die Golfstaaten und Großbritannien. Dann könnten wir mit 105.000 Soldaten den Krieg beginnen, um danach aufzufüllen auf 230.000 Mann. Was wir jetzt machen müssen, ist, die Truppen langsam und unauffällig in die Region zu verschieben. Präsident Bush? Schön. Das würde nicht als Provokation angesehen werden, sondern als ein ganz normaler Truppenaustausch. Was ist mit dem Zeitplan? Wann hätten Sie alles zusammen? In 6 Monaten, vermutlich zwischen April und Juni 2002. Das ist gute Arbeit, Tommy. Machen Sie weiter damit. Zitiert nach Woodward, Plan of Attack. Im Anschluss an die Planungen für den Irakkrieg traten Bush und General Franks in Crawford am 28. Dezember 2001 für 25 Minuten vor die amerikanische Presse. Präsident Bush. Guten Morgen. Wie Sie sehen, habe ich hier einen Gast auf die Ranch eingeladen. Tommy Franks kennt Texas. Schließlich ist er in Midland, Texas, aufgewachsen. Und ich freue mich, ihn mit rüber in mein Haus zu nehmen, damit er Laura guten Tag sagen kann. Die beiden sind zur gleichen Zeit auf die Midland Lee High School gegangen. Tommy ist aber gerade vom Kriegsschauplatz in Afghanistan zurückgekommen und er hat mir einen vollständigen Bericht darüber gegeben, was er dort gesehen und gehört hat. Eben haben wir eine Videokonferenz mit meinem Nationalen Sicherheitsrat gehabt, um seine Reise zu besprechen und darüber zu reden, was in Afghanistan passiert. Das Thema Irak fiel während der Pressekonferenz in Crawford nicht. Keiner der Journalisten hatte danach gefragt. Zitiert nach www.whitehouse.gov/news/releases/2001. Washington, 10. Januar 2002, State Department, 7. Stock, Büro des US-Außenministers. Hans Blix sitzt Außenminister Powell gegenüber. An Powells Seite Condoleezza Rice. Außenminister Powell. Wir können unilateral oder zusammen mit den Vereinten Nationen gegen den Irak vorgehen. Ich bezweifle, ob sich Saddam jemals den UN-Resolutionen unterwerfen wird. Wie auch immer, Sie machen einen guten Job, Mr. Blix. Hans Blix. Vielen Dank. Ihre Unterstützung ist uns sehr wichtig. Was meinen Sie genau damit? Unilateral. Condoleezza Rice. Hans, das liegt doch auf der Hand. Ich traue Saddam Hussein alles zu, dass er Massenvernichtungswaffen einsetzt und die Waffen an Terroristen weitergibt. Im Moment, das wissen Sie, konzentrieren wir uns auf Al-Qaida. Aber wir sind davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf Saddam zu lenken. Colin sieht das genauso. Colin Powell? Stimmt. Wir glauben nicht mehr, dass Saddam die Erwartungen, die wir an ihn haben, erfüllen wird. Wäre zwar schön, wenn er es täte, aber wahrscheinlich ist es nicht. Der Afghanistan-Krieg ist eine gute Demonstration unserer militärischen Stärke gewesen. Das ist auch die Meinung des Präsidenten. Zitiert nach Hans Blix, Mission Irak. Washington, 12. März 2002. Abendessen von US-Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice mit dem britischen Sicherheitsberater David Manning. Sie sprechen über den Irak. David Manning, britischer Karrierediplomat. Von 2001 bis 2003 Sicherheitsberater von Premierminister Tony Blair. Seit Herbst 2003 britischer Botschafter in den USA. Condoleezza Rice. Der Präsident ist sehr dankbar für die Unterstützung deines Chefs. Er ist froh, dass er ihn an seiner Seite hat. David Manning. Wir werden in Sachen Regimewechsel hart bleiben, aber der Premierminister muss sich um Presse, Parlament und Öffentlichkeit kümmern. Das ist ganz anders als hier in den USA. Wenn wir den Regimewechsel wollen, dann müssen wir vorsichtig vorgehen und das richtige Ergebnis produzieren. Ein Scheitern ist hier keine Option. Rice? Wir sind unbedingt für den Regimewechsel. Doch der Präsident denkt im Moment über einige wichtige Fragen nach. Wie kann man die internationale Öffentlichkeit davon überzeugen, dass eine Militäroperation gegen den Irak notwendig und gerechtfertigt ist? Wie wichtig sind die irakischen Exilpolitiker? Wie koordinieren wir den US-alliierten Militärfeldzug bei internationalem Widerstand? Was passiert am Morgen danach? Manning? Wir wissen, dass ihr das auch alleine machen könnt. Aber falls ihr Gesellschaft haben wollt, müsst ihr folgende Dinge in Rechnung stellen. Die UN-Dimension. Die Frage der Waffeninspekteure muss so angegangen werden, dass die öffentliche Meinung in Europa und anderen Regionen davon überzeugt ist, dass die USA sich an die internationalen Regeln halten. Viele Länder werden eine völkerrechtliche Basis fürs Mitmachen brauchen. Und das Angehen des israelisch-palästinensischen Konflikts ist für uns von überragender Bedeutung. Wenn wir das nicht machen, können wir uns in einer Situation wiederfinden, in der wir den Irak bombardieren und die Golfregion verlieren. Zitiert nach einem Schreiben von David Manning an Premierminister Tony Blair vom 14. März 2002. Houston, Texas, 24. April 2002. In der Suite eines 5-Sterne-Hotels. Der saudische Botschafter Prinz Bandar sitzt einem engen Mitarbeiter von Präsident Bush gegenüber. Der White House-Abgesandte will das Treffen zwischen Bush und dem saudischen Kronprinzen Abdullah vorbereiten, das einen Tag später auf der Ranch des Präsidenten in Crawford stattfinden soll. Die Saudis sind stark verärgert über die Bemerkung Bushs, wonach Ariel Sharon ein Mann des Friedens sei. Denn nach dem palästinensischen Terroranschlag auf das Park-Hotel in Netanya, bei dem 28 israelische Hotelgäste ums Leben kamen, leitete Sharon die sogenannte Operation Schutzschild ein, die militärische Wiederbesetzung des Westjordanlandes. Der White House-Mitarbeiter? Der Präsident weiß nicht, was auf den Straßen im Gazastreifen und im Westjordanland passiert. Das müssen Sie wissen. Viele seiner engsten Berater, die hundertprozentig auf der Seite Israels stehen, schirmen ihn davor ab. Prinz Bandar. Also der Präsident hat von den ganzen Gewaltszenen keine Ahnung? Nein. Der Kerl schaut einfach kein Fernsehen. Er weiß es einfach nicht. Der White House-Abgesandte verlässt die Hotelsuite. Bandar ruft seine Mitarbeiter herein. Wir brauchen Fotos aus den besetzten Gebieten. Richtige Fotos, die alles zeigen, was wir jeden Tag auf Al Jazeera sehen. Brutale Fotos. Fotos von getöteten Kindern. Bringt mir solche Bilder. Die soll Bush morgen sehen. Ein Mitarbeiter Bandars. Exzellenz, Sie müssen nach Weko zum Flughafen. Die Maschine des Kronprinzen wird bald eintreffen. Gut, aber denkt an die Bilder. Bandar fährt mit einer Fahrzeugkolonne zum Flughafen Waco, Texas, der einige Dutzend Meilen von Bushs Ranch in Crawford entfernt ist. Bandar begrüßt den Kronprinzen. Beide nehmen in einer Limousine Platz. Bandar berichtet von seinen vorbereitenden Gesprächen mit Cheney und Rumsfeld. Es sieht nicht gut aus. Cheney hat versucht, uns zu überrumpeln. Er hat schon eine Abschlusserklärung fertig, in der, ich will das hier nur andeuten, es ist zu schlimm für eure Ohren, Majestät, Sharon der Gute und Arafat der Böse ist. Kronprinz Abdullah? Was glauben die denn eigentlich? Ich nehme mit diesem Besuch die größten politischen Risiken auf mich, fahre hierher, während in der Westbank Sharons Panzer rollen und mir alle meine arabischen Brüder davon abgeraten haben, Bush zu sehen. Und dann das. Glauben die wirklich, ich wäre schon glücklich, nur weil ich auf diese Ranch darf? Zitat nach Elsa Walsh, The Prince, The New Yorker, 24. März 2004. Crawford, Texas, 25. April 2002. Im Sitzungszimmer der Bush Ranch. Bush und der saudische Kronprinz Abdullah sitzen allein im Raum. Nur die beiden Dolmetscher sind zugegen. Der Saudi hat auf dem Besprechungstisch Fotos von getöteten palästinensischen Kindern ausgebreitet. Drastische Bilder, die in westlichen Zeitungen nicht abgedruckt worden wären. Beide, Bush und Kronprinz Abdullah, betrachten die Fotos. Kronprinz Abdullah. Ich habe diese Bilder mitgebracht, um Ihnen deutlich zu machen, wie wichtig, wie entscheidend Ihr Eingreifen in diesen grausamen Konflikt ist. Glauben Sie, Mr. President, dass das richtig ist? Bush steigen Tränen in die Augen. Mit verschwommenem Blick schaut der Präsident den Saudi an. Bush, das ist nicht richtig. Ich will Frieden. Ich will nicht, dass irgendjemand auf einer der beiden Seiten getötet wird. Wortlos hält der Kronprinz seinen Blick weiter auf die Fotos mit den getöteten palästinensischen Kindern. Präsident Bush? Ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich glaube, dass Gott die Palästinenser liebt. Ich glaube, dass Gott die Israelis liebt. Wir können nicht zulassen, dass das so weitergeht. Israelis und Muslims sind alle Gotteskinder. Gott will nicht mit ansehen, dass Kinder sterben. Kronprinz Abdullah? Aber was wollen Sie tun? Was wollen Sie konkret tun? Ich werde mich gegenüber Ministerpräsident Sharon dafür einsetzen, die Gewalt zu beenden. Er wird, da bin ich mir sicher, bald wieder seine Truppen aus dem Westjordanland zurückziehen. Für Sharon, und das müssten Sie gewährleisten, ist allerdings unverzichtbar, dass Arafat seine Terrorattacken einstellt. Ohne einen Stopp der Anschläge wird es so weitergehen. Bush und der Kronprinz beenden ihr zweistündiges Gespräch und begeben sich zum Mittagessen. An der Tafel haben auch die Delegationen der beiden Seiten Platz genommen. Bush sitzt neben dem Kronprinz, fasst dessen Hand, senkt den Kopf und beginnt das Tischgebet zu sprechen. Lasset uns danken. Kronprinz Abdullah schaut sich um, zischt zu seinen Beratern. Was macht ihr denn da? Was soll ich tun? Zitiert nach Elsa Walsh, The Prince, The New Yorker, 24. März 2003. London, Juli 2002. Büro des britischen Premierministers. Anwesend sind neben Tony Blair der britische Verteidigungsminister Hoon, Außenminister Straw, Geheimdienstkoordinator Scarlett, Chef des MI6 Richard Dearlove, Blair-Berater Campbell und der britische Generalstabschef Sir Richard Wilson. Tony Blair, seit 1997 britischer Premierminister, wichtigster Verbündeter Amerikas seit 2002. Setzte gegen den Widerstand in der eigenen Labour-Partei die Beteiligung Großbritanniens am Irakkrieg durch. Im Mai 2005 wurde er mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Blair wendet sich an seinen Geheimdienstchef Dearlove, der von Gesprächen mit der US-Regierung nach London zurückgekehrt ist. Richard Dearlove, von 1999 bis 2004 Chef des britischen Geheimdienstes MI6. Tony Blair. Bring uns auf den Stand der Dinge, Dick. Was hast du für einen Eindruck? Richard Dearlove. Die Stimmung hat sich geändert. Die Militäraktion wird jetzt dort als unausweichlich angesehen. Bush ist entschlossen, Saddam mit einer Militäraktion abzusetzen. Das will er durch eine Verbindung von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen rechtfertigen. Die Geheimdiensterkenntnisse und Fakten sollen entsprechend dieser Politik manipuliert werden. Für den Weg über die Vereinten Nationen hat der Nationale Sicherheitsrat keine Geduld mehr. Was nach der Militäroperation im Irak passieren soll, darüber wird nicht viel nachgedacht. Außenminister Jake Straw. Es scheint klar zu sein, dass Bush sich für die Militäroperation entschieden hat. Nur der Zeitpunkt ist noch offen. Aber die Gründe dafür sind dünn. Saddam bedroht nicht seine Nachbarn und seine Massenvernichtungskapazitäten sind geringer als die von Libyen, Nordkorea oder dem Iran. Wir wollten an einem Plan für ein Ultimatum an Saddam arbeiten, die UN-Waffeninspekteure wieder ins Land zu lassen. Das würde auch hilfreich sein, für die legale Begründung Gewalt anzuwenden. Justizminister Lord Peter Goldsmith. Der Wunsch, einen Regimewechsel herzustellen, ist keine juristische Grundlage für eine Militäroperation. Es gibt nur drei Gründe dafür. Selbstverteidigung, humanitäre Intervention oder die Autorisation durch den UN-Sicherheitsrat. Tony Blair. Das würde einen großen politischen und juristischen Unterschied machen, falls Saddam die Inspekteure nicht ins Land reinlässt. Die Punkte Regimewechsel und Massenvernichtungswaffen werden wir in dem Sinne miteinander verbinden, dass wir betonen, dass das ein Regime ist, das Massenvernichtungswaffen hergestellt hat. Wenn der politische Zusammenhang klar wird, werden die Leute den Regimewechsel unterstützen. Zitiert nach Matthew Rycroft, außenpolitischer Mitarbeiter in Downing Street 10. Nashville, Tennessee, 26. August 2002. Jahreskonferenz der amerikanischen Veteranenorganisation VFW. US-Vizepräsident Cheney hält seine bislang schärfste Rede gegen Saddam Hussein. Bewaffnet mit einem Arsenal dieser Waffen des Terrors hockt Saddam auf 10% der Welterdölreserven. Man muss damit rechnen, dass Saddam Hussein die Vorherrschaft über den gesamten Nahen und Mittleren Osten anstrebt, sowie die Kontrolle über den Großteil der weltweiten Energiereserven. Dass er Amerikas Freunde in der gesamten Region bedroht und die Vereinigten Staaten oder jede andere Nation nuklear erpressen will. Einfach ausgedrückt, es gibt gar keinen Zweifel, dass Saddam Hussein jetzt Massenvernichtungswaffen hat. Zitiert nach Vice President Speaks at VFW 103rd National Convention. Washington, 1. November 2002. Weißes Haus, Oval Office. Außenminister Powell begleitet UN-Chefwaffeninspekteur Hans Blix und den Chef der Atomenergiebehörde Mohammed El-Baradei zum Präsidenten. US-Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz ist ebenfalls zugegen und flüstert Bush ins Ohr. Der Kerl ist zu weich. Der lässt sich von Saddam herumschubsen. Bush richtet sich an Blix. Sie müssen eines verstehen, Mr. Blix. Hinter Ihnen steht die Macht der Vereinigten Staaten. Und ich bin bereit, sie anzuwenden, um diese Resolution umzusetzen. Hans Blix? Auch wir wollen harte Inspektionen. Wir kennen die Spielchen, die Saddam mit der Weltgemeinschaft gespielt hat. Dieses Mal sind wir entschlossen, allen auf den Grund zu gehen. Bush? Vergessen Sie nicht. Die Entscheidung, ob es zum Krieg kommt, ist meine Entscheidung. Glauben Sie bloß nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, dass das, was Sie sagen, die Entscheidung beeinflussen wird. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack. Washington, 18. Dezember 2002. Weißes Haus, Oval Office. Bush sitzt mit dem spanischen Ministerpräsidenten Aznar zusammen. José María Aznar, von 1996 bis 2004 spanischer Ministerpräsident, Chef der konservativen Partei, stellte sich vor dem Irakkrieg auf die Seite Amerikas gegen starken innenpolitischen Widerstand. Wurde 3 Tage nach dem Terroranschlag auf die Madrider Nahverkehrszüge am 11. März 2004 abgewählt. Bush spricht mit Aznar über die jüngste irakische Antwort auf Fragen zum Verbleib der Massenvernichtungswaffen. Der Irak hatte erklärt, dass er nicht mehr über Massenvernichtungswaffen verfüge. Bush? Diese Erklärung ist ein Nichts, heiße Luft, das ist ein Witz. Aber wir werden besonnen reagieren. Aznar? Und was ist mit Saddam? Bush? Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden wir zu dem Ergebnis kommen, genug ist genug. Und dann beseitigen wir ihn. Er ist ein Lügner. Und hat nicht die Absicht, abzurüsten. Aznar? Dafür haben wir ja die UN-Resolution 1441. Bush? Mir geht das auf den Geist, dass auf einmal darüber debattiert wird, was die Resolution 1441 bedeutet. Was sie bedeutet, ist völlig klar. Falls die Entscheidung, Krieg zu führen, getroffen ist, werden wir zum Sicherheitsrat gehen. Wir werden nicht um Erlaubnis fragen, wir werden um Unterstützung werben. Der Sicherheitsrat wird kein Vetorecht haben. Aber je mehr Länder uns dort unterstützen, desto leichter können wir unser diplomatisches Ziel erreichen. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack. Paris, 17. Januar 2003. UN-Chefwaffeninspekteur Hans Blix und der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO, Mohammed El-Baradei, sitzen in einer Limousine. Eskortiert von Motorradpolizisten sind sie auf dem Weg zu einem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Chirac. Mohammed El-Baradei, seit Dezember 1997 Chef der Atomenergiebehörde, ägyptischer Staatsbürger, wurde von Washington stets verdächtigt, zu nachgiebig gegenüber dem Irak gewesen zu sein. 2005 wurde er mit Zustimmung der USA für eine 3. Amtszeit zum Chef der Atomenergiebehörde gewählt. Im Oktober 2005 erhält er, gemeinsam mit der Internationalen Atomenergiebehörde, den Friedensnobelpreis. Hans Blix? Sie wissen ja, dass ich von Chirac keine so große Meinung habe. Es ist doch bei ihm sehr viel Rhetorik und wenig Prinzipien. El-Baradei? Er kann den Inspektoren im Irak Zeit verschaffen. Die Wagenkolonne hält kurz darauf vor dem Élysée-Palast. Blix und El-Baradei werden ins Amtszimmer des Präsidenten geführt. Sie nehmen Platz. Jacques Chirac. Seit 1995 Staatspräsident Frankreichs, seit Ende der 60er Jahre Regierungsmitglied in verschiedenen Funktionen. Hatte 2003 Zweifel an der These, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt, drohte mit einem Veto im UN-Sicherheitsrat. Chirac galt dem Weißen Haus als der Anführer des Widerstands des alten Europas. Blix beginnt mit einem Lagevortrag über die Arbeit seiner UN-Inspekteure im Irak. Saddam kooperiert nicht richtig mit uns. Der strengt sich nicht einmal an, die entscheidenden Abrüstungsfragen anzugehen. Was die Geheimdienstinformationen angeht, einige Dienste gehen davon aus, dass er noch Massenvernichtungswaffen hat. Aber Beweise haben wir dafür nicht. Jacques Chirac? Frankreich, das kann ich Ihnen ganz offen sagen, hat keine ernsthaften Hinweise dafür, dass der Irak verbotene Waffen versteckt. Geheimdienste berauschen sich manchmal gegenseitig an ihren Informationen. Persönlich glaube ich nicht, dass Saddam noch etwas hat. Die UN-Inspektionen bis 1998 haben meines Erachtens ganz deutlich gezeigt, dass der Irak de facto abgerüstet hat. Inspektionen stellen eben doch eine wirksame Methode dar. Blix? Wir hoffen, dass Sie damit auch in Washington auf Gehör stoßen. Chirac? Der Krieg ist wirklich die schlechteste Lösung. Er wird in der muslimischen Welt den Hass gegen den Westen weiter schüren. Frankreich ist nicht bereit, sich in einen solchen Krieg hineinziehen zu lassen. Gehen Sie davon aus, dass nur der Weltsicherheitsrat das Recht hat, über ein militärisches Vorgehen gegen den Irak zu entscheiden. Zitiert nach Hans Blix, Mission Irak, Wahrheit und Lügen, München 2004. Checkers, Landsitz des britischen Premierministers, 17. Januar 2003. Hans Blix entsteigt einer Limousine. Tony Blair begrüßt ihn im Jogginganzug. Der Premier ist gut gelaunt. Tony Blair. Geben Sie mir noch einige Minuten Zeit, um mich umzuziehen. Blix. Ich bitte Sie, das ist völlig unnötig. Wir können gleich anfangen. Blair. Nein, nein, es dauert nicht lange. Blix wird in ein behagliches Besprechungszimmer geführt. Blair betritt, umgezogen in einem Anzug, den Raum. Blair. Okay, wie geht's mit den Inspektionen voran? Blix. Das Dossier der Iraker vom 8. Dezember hat keine neuen Informationen enthalten. Wir haben den Eindruck, dass die Iraker aktiver mit uns zusammenarbeiten müssen. Uns ist es nicht gelungen, Zeugen im Irak zu befragen, ohne dass diese sich bedroht gefühlt hätten. Wir haben ferner illegal importierte Raketentriebwerke entdeckt, sowie 11 leere Sprengköpfe für chemische Kampfstoffe. Blair? Ich mache mir Sorgen wegen des Zeitrahmens. Wenn Sie nichts finden und es keine bedeutenden Vorfälle gibt, stehen wir vor einem Dilemma. Der militärische Druck ist wichtig, aber die Amerikaner können nicht monatelang ihre Truppen untätig in Bereitschaft halten. Wenn die Soldaten in Schutzanzügen gegen Angriffe mit chemischen Waffen zu kämpfen hätten, wäre das eine schreckliche Tortur. Der Irak ist in der Pflicht, sich in die Karten schauen zu lassen. Jedes weitere Zögern ist nicht hinnehmbar. Und noch eins. Saddams Regime ist brutal, bösartig und unmenschlich. Es ist ein Terrorregime. Falls der Irak weiterhin sich weigert, ernsthaft mit Ihnen zusammenzuarbeiten, ist mit einer Entscheidung um den 1. März zu rechnen. Zitiert nach Hans Blix, Mission Irak. Amman, 23. Januar 2003, Amtssitz des jordanischen Königs Abdullah II. König Abdullah, seit 1999 König von Jordanien. Enger Verbündeter der USA und Großbritanniens. Der Befehlshaber vom US Central Command, General Tommy Franks, wird vom jordanischen Herrscher empfangen. Beide kennen sich gut. Sie teilen ihre Wertschätzung von schnellen Motorrädern und Autos. König Abdullah? General, wir haben aus verlässlichen Geheimdienstquellen erfahren, dass die Iraker chemische und biologische Waffen verstecken. Franks? Vielen Dank für diese Informationen. Ich weiß, dass Sie im Irak über ausgezeichnete und verlässliche Quellen verfügen. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Kairo, 27. Januar 2003. Amtssitz des ägyptischen Staatspräsidenten Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, seit 1981 Staatspräsident Ägyptens. Herrscht autokratisch unter strenger Ausübung des Kriegsrechts, mit dem jede islamistische Opposition mundtot gemacht wird. Gilt als enger Verbündeter Amerikas. Erhält von Washington jährlich 2 Milliarden Dollar Militärhilfe. CENTCOM-Befehlshaber General Franks wird zum Präsidenten vorgelassen. Mubarak ist freundlich, macht aber aus seiner Besorgnis keinen Hehl. General Franks, Sie müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben mit Saddam Hussein gesprochen. Er ist ein Verrückter. Er hat Massenvernichtungswaffen, biologische, um genau zu sein, und er will sie gegen ihre Truppen einsetzen. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Washington, 29. Januar 2003. Telefongespräch zwischen Bruce Jackson und dem tschechischen Botschafter in den USA, Martin Palus. Bruce Jackson, Präsident des Komitees zur Erweiterung der NATO. Mitglied in neokonservativen Organisationen. ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter, enger Vertraute von Vizepräsident Cheney und dem früheren Pentagon-Stellvertreter Wolfowitz. War am Zustandekommen und der Formulierung des sogenannten Brief der Acht der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende Januar 2003 beteiligt, in dem den USA die Unterstützung in der Irak-Politik zugesagt wurde. Bruce Jackson? Martin, wie geht's? Martin Palus? Bruce, was für eine Überraschung. Martin Palus, tschechischer Botschafter in den USA, enger Vertrauter von Ex-Präsident Václav Havel. Jackson? Pass auf, Martin, heute geht's wirklich um was. Du musst dringend Präsident Havel anrufen. Jetzt gleich. Palus? Was ist los? Jackson? Wir wollen die Unterstützung der Europäer für unseren Kurs. José María Aznar hat einen Aufruf verfasst, in dem unsere Irak-Politik uneingeschränkt begrüßt wird. Blair und Berlusconi haben schon unterschrieben. Dänemark, Portugal, Polen, Ungarn auch. Wir brauchen noch euch. Aber dein Premier Seemann macht Ärger. Der Widerstand in unserem Parlament ist zu groß, sagt er. Dieses Weichei. Du hast 2 Stunden Zeit, die Unterschrift von Havel zu bekommen. Palus? Ich sehe zu, was ich machen kann. Ich melde mich dann. Zitiert nach Countdown zum Eklat, Financial Times Deutschland, 31. Mai 2003. Washington, 30. Januar 2003, Weißes Haus, Oval Office, morgens. Der Präsident sitzt am Schreibtisch und verfasst handschriftlich ein Dankesschreiben an den spanischen Ministerpräsidenten Aznar. Bushs Pressestab hat dem Präsidenten zuvor mitgeteilt, dass im Wall Street Journal und in mehreren europäischen Zeitungen der Brief der 8 europäischen Staats- und Regierungschefs abgedruckt worden ist, in dem sein harter Kurs gegenüber Saddam Hussein begrüßt worden ist. In Druckbuchstaben schreibt Bush: José María, Gott segne dich und Spanien. George W. Zitiert nach Countdown zum Eklat, Financial Times Deutschland, 31. Mai 2003. Langley, CIA-Hauptgebäude, 1. Februar 2003, Konferenzraum des CIA-Direktors Tenet, abends. Es beginnt die erste von zahlreichen Konferenzen, die der Vorbereitung der Rede von Außenminister Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat am 5. Februar dienen sollen. 20 Personen nehmen an den Sitzungen teil, die stets bis in die Nacht gehen. Darunter CIA-Chef George Tenet, Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice, Cheneys Sicherheitsberater Scooter Libby und Powell. Von dem Dossier über die angeblichen Massenvernichtungswaffen des Irak, das Powell vom Weißen Haus erhält, verwirft der Außenminister mehr als die Hälfte. Cheneys Sicherheitsberater Libby verlangt von Powell, dass er vor den Vereinten Nationen ausführlich auf vermutete Verbindungen zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida zu sprechen kommt. Einige Tage vor der ersten Sitzung bei der CIA hatte Libby die angeblichen Belastungsbeweise gegen den Irak im Weißen Haus präsentiert und große Zustimmung geerntet. Nun lehnt Powell einen Großteil dieser Beweise als unzureichend ab. Außenminister Powell. Das lese ich doch nicht. Powell nimmt einige der Dokumente in die Hand und wirft sie in die Luft. Das ist scheiße. Zitiert nach US News and World Report, 9. Juni 2003. New York, 5. Februar 2003, 10.30 Uhr. Gebäude der Vereinten Nationen. Plenarsaal des UN-Sicherheitsrates. Am großen U-förmigen Sitzungstisch haben die Vertreter der 15 Mitgliedsländer des höchsten UN-Gremiums Platz genommen. Hinter dem Namensschild der USA hat Außenminister Colin Powell Platz genommen. CIA-Direktor Tenet und der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Negro Ponte sitzen unmittelbar hinter Powell, der vor allem auf die Anwesenheit Tenets großen Wert gelegt hat. Vergeblich hatte Tenet noch in der Nacht um 2 Uhr versucht, mit Powell die Endfassung der Rede abzustimmen. Der Außenminister hat 2 überdimensionale Bildschirme im Raum anbringen lassen, um dem Sicherheitsrat Fotos von Satellitenaufnahmen und Skizzen zeigen zu können. Außenminister Powell. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. Meine Kollegen, jede Bemerkung, die ich heute mache, ist auf Quellen gestützt. Soliden Quellen. Es sind keine Behauptungen. Was wir Ihnen präsentieren, sind Fakten und Schlussfolgerungen, die auf soliden Geheimdiensterkenntnissen basieren. Terrorism has been a tool used by Saddam for decades. Saddam was a supporter of terrorism long before these terrorist networks had a name. And this support continues. The nexus of poisons and terror is new. The nexus of Iraq and terror is old. The combination is lethal. Terrorismus war ein Mittel, das Saddam jahrzehntelang benutzt hat. Saddam war ein Befürworter des Terrorismus, lange bevor diese Terroristennetzwerke einen Namen hatten. Und diese Unterstützung hält an. Die Verknüpfung von Gift und Terror ist neu. Die Verknüpfung von Irak und Terror ist alt. Die Kombination ist tödlich. Zitiert aus der Rede von US-Außenminister Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat am 5. Februar 2003. Paris, 7. Februar 2003, Élysée-Palast, Amtssitz des französischen Präsidenten. Chirac ruft Bush an. Mit unterkühlter Stimme sagt er zum US-Präsidenten: Ich teile nicht Ihren Enthusiasmus, warum wir den Krieg brauchen. Der Krieg ist nicht unausweichlich. Es gibt Alternativen, um das zu erreichen, was wir wollen. Für mich ist das eine moralische Frage. Ich bin gegen den Krieg, solange er nicht unvermeidbar und notwendig ist. George Bush: Wissen Sie, ich schätze unsere Beziehung. Sie sind ein beharrlicher Mensch, ein leidenschaftlicher Mann. Ich mag den Krieg genauso wenig wie Sie. Aber ich bin verantwortlich dafür, Familienangehörige von denjenigen zu trösten, die ihr Leben im Krieg verloren haben. Für mich ist Saddam Hussein eine direkte Gefahr für das amerikanische Volk. Und das erklärt auch, warum wir unterschiedlich aufs Tempo drücken. Wenn der UN-Sicherheitsrat etwas sagt, dann ist es wichtig, dass dies auch etwas bedeutet. Chirac? Wenn es Krieg geben sollte, werden wir uns am Wiederaufbau beteiligen. Wir werden uns alle beteiligen. Bush? Wir haben dafür gesorgt, dass genug Lebensmittel für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Das gilt auch für die Krankenhäuser und die medizinische Versorgung. Chirac? Mir ist völlig klar, dass Sie eine andere Position einnehmen. Wir haben zwei gegensätzliche moralische Ansätze von der Welt. Und ich respektiere Ihre. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack, New York 2004. London im Februar 2003. Robin Cook empfängt den Vorsitzenden des britischen Geheimdienstausschusses, John Scarlett. Robin Cook, britischer Außenminister von 1997 bis 2001. Danach bis zum 17. März 2003 Minister für parlamentarische Angelegenheiten. Trat am Vorabend des Irakkrieges aus Protest gegen die Politik von Premierminister Blair von seinem Amt zurück. Verstarb im Sommer 2005 bei einer Bergwanderung. John Scarlett, seit September 2001 Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, enger Berater Blairs in allen relevanten Geheimdienstfragen. Robin Cook. John, ich habe ja in letzter Zeit viel von euch gelesen. Einiges finde ich schon recht merkwürdig. Mir wird immer klarer, dass Saddam nicht über Langstreckenraketen verfügt, mit denen er Massenvernichtungswaffen abfeuern könnte. Vielleicht hat er Giftgasgranaten. Mehr aber doch wohl nicht, oder? John Scarlett. Nein, das sehe ich genauso. Cook. Warum sind wir dann davon so überzeugt, dass Saddam nicht diese Waffen in der Schlacht gegen unsere Truppen einsetzen wird? Warum soll er nicht Giftgasgranaten abfeuern? Scarlett. Weil er die schon längst auseinandergeschraubt hat. Die sind alle feinsäuberlich zerlegt, damit die Granaten nicht von den UN-Inspekteuren entdeckt werden. Cook. Wie bitte? Der hat nichts in der Hand? Scarlett. Robin, es dürfte für ihn sehr, sehr schwierig sein, die zerlegten Granaten rasch wieder zusammensetzen zu lassen, während unsere Truppen ihn voll angreifen. Zitiert nach Robin Cook in The Guardian, 21.07.2004. Washington, 24. Februar 2003. Weißes Haus. Sitzungszimmer des Nationalen Sicherheitsrates. Präsident Bush und die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates erhalten ein geheimes Briefing über Pläne für die irakische Erdölinfrastruktur. Zeit für Entscheidungen. Eine Expertin des US-Außenministeriums hält den Vortrag. Für den Kriegsfall können wir keine präzisen Vorhersagen über die irakische Erdölproduktion abgeben. Sollte Saddam die Erdölfelder in Brand setzen wie 1991, dann dürfte der Wiederaufbau der irakischen Erdölindustrie 7 bis 8 Milliarden Dollar kosten. Selbst wenn das nicht passieren sollte, werden die Einnahmen im ersten Jahr bei 12 Milliarden Dollar liegen, im zweiten Jahr vielleicht bei 22 Milliarden. Präsident Bush? Wie sieht der Wiederaufbau aus? Erstens, unser Militär muss die irakischen Erdöleinrichtungen schützen. Zweitens, wir müssen mit den neuen irakischen Verantwortlichen vereinbaren, eine provisorische Behörde zu errichten, um die Erdölproduktion wieder aufzunehmen. Und drittens, diese Behörde sollte von einem Iraker geleitet werden und ein internationales Beratergremium haben. Viertens, sobald es eine neue irakische Regierung gibt, sollte die Erdölindustrie vollständig von den Irakern kontrolliert werden. Bush? Wir sollten dieser provisorischen Erdölbehörde ein irakisches Gesicht verpassen. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack. Washington, 5. März 2003, Weißes Haus, Sitzungsraum des Nationalen Sicherheitsrates. Präsident Bush, Außenminister Powell, Verteidigungsminister Rumsfeld und Sicherheitsberaterin Rice hören den Abschlussbericht von General Tommy Franks über den Stand der Kriegsvorbereitungen. Tommy Franks. Mr. President, alle wesentlichen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die erforderliche Truppenstärke befindet sich am Schauplatz. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. London, 5. März 2003, Downing Street 10, Amtssitz des britischen Premierministers. Labour-Fraktionschef und Ex-Außenminister Robin Cook will von Tony Blair wissen, ob er wirklich von den Geheimdienstinformationen über die angeblichen irakischen Massenvernichtungswaffen überzeugt ist. Robin Cook. Tony, ich muss noch mal auf die Giftgasgranaten zurückkommen. Scarlett hat mir versichert, dass die Granaten zerlegt sind. Saddam kann sie nicht einsetzen. Und Langstreckenraketen, die er mit Massenvernichtungswaffen bestücken kann, hat Saddam auch nicht. Sag mir, dass das nicht stimmt. Tony Blair. Doch, das stimmt. Die Gefechtsfeldwaffen sind nicht einsatzbereit. Die sind zerlegt. Zitiert nach Robin Cook, Blair and Scarlett told me Iraq had no usable weapons. In The Guardian, 21.07.2004. Camp Asalia, Katar, 18. März 2003. Vorgelagertes US Central Command Hauptquartier. Büro von General Franks. General Franks sitzt allein in seinem Büro. Er dreht an seinem Ehering. Tränen steigen ihm ins Gesicht. Er zieht eine Taschenbuchbibel und eine kleine amerikanische Fahne aus seiner Uniformtasche, die ihn schon im Golfkrieg von 1991 begleitet haben. Franks öffnet die Bibel und liest seine Lieblingsstelle. General Franks. Zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um deswillen ergreift den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So stehet nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichtes, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Camp Asalia, Katar, 19. März 2003. Vorgelagertes US Central Command Hauptquartier, abhörsicherer Konferenzraum von General Franks, nachmittags. Franks ist per Videokonferenz mit dem Lagezentrum des Weißen Hauses verbunden. Präsident Bush und seine Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates sind zugeschaltet. General Franks. Mr. President, die Streitkräfte sind bereit. D-Day, H-Hour, ist um 21 Uhr heute Nacht, irakische Zeit, 18 Uhr, Greenwich-Zeit, 13 Uhr, Ostküstenzeit. Bush nickt seinen Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates zu und wendet sich dann an General Franks. In Ordnung. Für das Wohl des Friedens auf der Welt und der Sicherheit unseres Landes sowie des Rests der freien Welt. Präsident Bush macht eine Pause. Und für die Freiheit des irakischen Volkes gebe ich Minister Rumsfeld in diesem Augenblick den Befehl, die Operation Freiheit für den Irak auszuführen. Bush mit fester Stimme. Tommy, möge Gott unsere Truppen schützen. General Franks salutiert. Präsident Bush erwidert via Videokonferenzschaltung den militärischen Gruß. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Camp Asalia, Katar, 19. März 2003. Vorgelagertes US Central Command Hauptquartier. Lagerraum von General Franks. Franks werden Satellitenaufnahmen vorgelegt, die zeigen, dass 6 Erdölquellen im Rumilia-Ölfeld in Brand gesetzt worden sind. Der Befehlshaber sitzt mit seinen Generälen um diese Aufnahmen. Franks? Im schlechtesten Fall. Wenn die Iraker die Ölfelder vermint haben, wie viel Zeit haben wir, um die Erdölquellen zu sichern? Untergebener General? Wahrscheinlich 48 Stunden. Das ist ein sehr großes Ölfeld und wenn die Irakers ernst meinen, dann können sie sehr großen Schaden anrichten, sobald sie damit begonnen haben. Franks? 2 Tage? Die Rumilia-Ölfelder zu sichern, ist die wichtigste Aufgabe der 1. Marinedivision. Wir müssen das irakische Öl sichern. Können die Marines jetzt schon damit beginnen? Untergebener General. Wir arbeiten daran, Sir. Wenn es irgendjemand schaffen kann, dann sind es die Marines. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Camp Asalia, Katar. In der Nacht vom 19. zum 20. März 2003. Vorgelagertes US Central Command Hauptquartier. Privatzimmer von General Franks. Franks streckt sich auf seinem Bett aus. Er legt die Kassette des Westernfilms She Wore a Yellow Ribbon, deutscher Titel Der Teufelshauptmann, mit John Wayne in den Videorekorder und schläft ein, noch bevor die Kavallerie das Fort verlassen hat. Das Telefon klingelt. Am Apparat ist US-Generalstabschef Myers. Tom? Ich bin im Weißen Haus mit dem Präsidenten. Minister Rumsfeld und CIA-Direktor Tenet sind auch da. Weißt du Bescheid über das Ziel Dora Farms? Franks, todmüde, dann aber hellwach. Daran arbeiten wir seit letzter Nacht. Myers? Kannst du das Ziel heute Nacht treffen? Franks? Da sehe ich kein Problem. Übrigens, wie zuverlässig ist die Geheimdienstinformation? Myers? George Tenet glaubt, dass sie gut ist, Tom. Franks? Ich rufe dich zurück, so schnell ich kann. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Washington, 21. März 2003, Weißes Haus, Oval Office. Bush telefoniert mit dem britischen Premierminister Tony Blair. Bush? Im Moment haben wir 40% des Landes und 85% der Erdölquellen besetzt. Das sind 2 unglaubliche Leistungen für einen einzigen Tag. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack. Washington, 25. März 2003. Weißes Haus, abhörsicheres Lagezentrum, früher Morgen. Der Präsident und seine Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates sind via Videokonferenz mit dem CENTCOM-Befehlshaber General Franks in Katar verbunden. Bush sieht erholt aus. Vizepräsident Cheney gedankenvoll. Verteidigungsminister Rumsfeld und Generalstabschef Myers offenkundig müde und CIA-Direktor Tenet entspannt. Er kaut auf einer nicht angezündeten Zigarre. General Franks? Die Erdölfelder sind gesichert, Mr. President. Die Feuerwehrleute von Boots and Coots, die wir dafür angeheuert haben, haben die Feuer gelöscht. Bush? Das sind gute alte Texas-Boys, Tommy. General Franks? Und ob, Sir? Es gab nur 9 Feuer. Unsere Spezialeinheiten und die Marines haben die Sprengsätze von den übrigen Quellen entschärft. Marine Seals und die polnischen Spezialkräfte haben die Offshore-Plattformen eingenommen. Die waren auch vermint. Verteidigungsminister Rumsfeld. Mr. President, die Koalitionsstreitkräfte haben nicht nur die Ölfelder im Süden des Irak gerettet. Sie haben auch die potenziell größte Umweltkatastrophe der Neuzeit verhindert. Bush wendet sich an General Franks. Tommy, jeder hier ist stolz auf Sie und die Truppen. Das Land steht hinter uns. Wenn Sie irgendetwas brauchen, rufen Sie Don Rumsfeld an. Rumsfeld lacht gequält. Sagen Sie ihm das nicht, Sir. Bush lehnt sich nach vorne und blickt direkt in die Videokamera. Und wie geht's den Truppen, Tommy? Und wie steht's um deren Moral? Franks? Sir, die eingebetteten Journalisten geben ein ziemlich gutes Bild davon ab. Die Truppen sind erschöpft, aber konzentriert. Sie haben ihre Entschlossenheit nicht verloren. Sie gehen gut mit den Verlusten um. Sie kämpfen mit einer Effizienz, die Sie erwarten würden, Mr. President. Bush? Tommy, ich möchte Ihnen danken. Ihrem Kommando und allen Soldaten. Für diese große Aufgabe. Machen Sie weiter so. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Washington, 9. April 2003. Weißes Haus. Lagezentrum. Morgens. General Franks ist via Videoleitung zugeschaltet und berichtet dem Präsidenten sowie dem Nationalen Sicherheitsrat über die Situation im Irak. General Franks. Wir hatten eine gute Woche. Die Truppen sind hoch motiviert. Die Moral der Männer ist gut. Die Bewohner hier sind außergewöhnlich. Präsident Bush. Gute Arbeit, Tommy. Franks. Im Süden sind alle feindlichen Einheiten zerstört. In Basra gibt es noch ein paar Scharfschützen. In Nadscharia bilden sich erste lokale Verantwortliche heran. Im Zentrum des Irak haben wir 90% des Materials der irakischen Armee zerstört. Im Norden ist die reguläre Armee eingekreist und schwer getroffen. verfügt nur noch über 50-60% ihrer Kampfkraft. Schätzungsweise 30.000 irakische Soldaten sind gefallen. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack. Camp Asiliya, Katar, 9. April 2003. Vorgelagertes US Central Command Hauptquartier, abhörsicherer Konferenzraum von General Franks. Franks ist via Videokonferenz mit Verteidigungsminister Rumsfeld im Pentagon verbunden. Das Gespräch ist nahezu beendet. Dann bringt Franks eine Bitte vor, die ihm am Herzen liegt. Die Briten werden eine Siegesparade abhalten, sobald ihre ersten Kampfeinheiten vom Golf zurückkehren. Aber unsere Soldaten kommen jetzt noch nicht nach Hause. Ich würde gerne sicherstellen, dass wir deren Opfer und Dienst anerkennen. Es gibt hier noch jede Menge zu tun, aber die wesentlichen Kampfhandlungen sind abgeschlossen. Könnten Sie oder der Präsident unseren Soldaten diese Anerkennung öffentlich aussprechen? Verteidigungsminister Rumsfeld. An was denken Sie, Tom? Franks. Es wäre schön, wenn der Präsident den Erfolg der wesentlichen Kampfhandlungen anerkennen würde. Die Truppen haben jeden Auftrag erfüllt, den wir ihnen gegeben haben. Es hat niemals eine derart erfolgreiche Operation gegeben wie die Operation Freiheit für den Irak. Rumsfeld. Ich rede mit dem Präsidenten. Zitiert nach Tommy Franks, American Soldier. Washington, 13. April 2003, Naval Observatorium, Amtssitz des US-Vizepräsidenten. Vizepräsident Dick Cheney hat zu einer kleinen, intimen Siegerfeier eingeladen. Neben Cheney und seiner Frau Lynn sind die einzigen Gäste Cheneys nationaler Sicherheitsberater L. Scooter Libby, der stellvertretende US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz und Ken Edelman. Kenneth Edelman, enger Vertrauter von Verteidigungsminister Rumsfeld und Vizepräsident Cheney, arbeitete für beide seit Mitte der 70er Jahre in verschiedenen Regierungsfunktionen, plädierte in den US-Medien vehement für die Invasion in den Irak. Edelman kommt in das große Esszimmer Cheneys und stellt fest, dass nur ganz wenige ausgesuchte Gäste anwesend sind. Ihm steigen Tränen in die Augen. Er geht auf den Vizepräsidenten zu und umarmt ihn, zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Freundschaft. Dick Cheney. Wir sind ganz unter uns. Es gibt kein Protokoll. Ken Edelman. Es ist so herrlich zu feiern. Für mich war es einfach, Artikel zu schreiben und zu sagen, befreit den Irak von Saddam. Es war viel schwerer für Paul, den Krieg zu propagieren. Paul und Scooter, ihr habt den Insidern Rat gegeben und der Präsident hört auf euch. Und Dick, dein Rat war das Wichtigste. Ich war total beeindruckt von dem Willen des Präsidenten, es zu tun. Dieser Krieg, es war wahnsinnig stark. Also möchte ich mein Glas erheben auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Alle heben ihre Gläser und stoßen an. Scooter Libby lächelt. Ich glaube, was da passiert ist, ist wunderbar. Alle haben falsch gelegen. Die ganze alte Garde von Bush Senior. Scowcroft, Baker, Eagleburger. Und Paul sowieso. Die Runde lacht laut auf, als der Name des US-Außenministers fällt. Zitiert nach Bob Woodward, Plan of Attack. Flugzeugträger USS Abraham Lincoln, 1. Mai 2003, vor der Küste von Kalifornien. Präsident Bush landet mit einem Kampfjet auf dem Flugzeugträger. Er steht vor 5000 Matrosen und Offizieren. Im Hintergrund hängt von der Kommandobrücke ein großes Banner mit der Aufschrift Mission Accomplished. Mission ausgeführt. Thank you all very much, Admiral Kelly, Captain Card, officers and sailors of the USS Abraham Lincoln, my fellow Americans. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Beit al-Behar-Palast, Aqaba, Jordanien, 4. Juni 2003. Erster israelisch-palästinensischer Gipfel mit Ministerpräsident Ariel Sharon und dem palästinensischen Regierungschef Mahmoud Abbas unter Schirmherrschaft von Präsident Bush. Bush nimmt den palästinensischen Ministerpräsidenten zur Seite. Präsident Bush. Ich meine es ernst mit dem Frieden. Das müssen Sie mir glauben. Abbas blickt den US-Präsidenten zweifelnd an. Bush. Herr Ministerpräsident, Sie werden wissen, dass ich ein Mann von festen Überzeugungen bin. Gott hat mir aufgetragen, die Al-Qaida zu vernichten, und ich habe sie vernichtet. Dann hat er mich angewiesen, Saddam zu schlagen, und ich habe ihn geschlagen. Und Gott hat mir aufgetragen, Frieden im Nahen Osten zu schaffen. Und das werde ich auch schaffen. Washington, 6. Oktober 2004. US-Senat. Hart Senate Office Building, Raum SH-216. Anhörung des Streitkräfteausschusses des US-Senats. Charles A. Dulfer, der Sonderberater des CIA-Direktors für die irakischen Waffenvernichtungsprogramme, legt seinen Abschlussbericht vor. Charles A. Dulfer. Die Fähigkeit von Saddam Hussein, Nuklearwaffen herzustellen, hat sich seit 1991 kontinuierlich aufgelöst. Unsere Inspektoren haben keine Beweise dafür gefunden, dass das Waffenprogramm wieder auf die Beine gestellt werden sollte. Das gilt auch für die chemischen und biologischen Waffen. Saddam hat immer davon geträumt, ein ganzes Arsenal von biologischen Kampfstoffen aufzubauen. Nur, seine Vorräte sind in den Jahren vor der US-Invasion vom März 2003 zerstört und die Forschung eingestellt worden. Senator Ted Kennedy. Mr. Dulfer, was Sie uns hier sagen wollen, ist also, dass alles, was die Regierung uns vor dem Irakkrieg gesagt hat, falsch war. Dulfer. Saddam hat darauf gehofft, irgendwann einmal, wenn die UN-Sanktionen aufgehoben würden, wieder mit der Herstellung von Giftgas anzufangen. Aber seit einem Dutzend von Jahren hatte er keine Giftgaslager und keine Forschungslabors gehabt. Ted Kennedy. Lag die Regierung also falsch oder richtig? Dulfer. Wenn Sie so wollen, die Regierung lag falsch. Wir lagen in fast allen Bereichen falsch. Zitiert nach Dana Priest und Walter Pincus, United States, almost all wrong on weapons. Washington Post, 7. Oktober 2004. New York, 8. September 2005. Aufzeichnung eines Interviews der ABC-Reporterin Barbara Walters mit dem ehemaligen US-Außenminister Colin Powell. Barbara Walters, eine der großen US-Fernsehjournalistinnen, fragt Powell nach seinen Gefühlen, mit denen er an seinen Auftritt vor dem UN-Sicherheitsrat im Februar 2003 denkt. Ob diese Rede seinem Ansehen geschadet habe. Colin Powell. Natürlich. Es ist ein Schandfleck. Ich bin derjenige, der im Namen der Vereinigten Staaten dies der Welt präsentiert hat. Und es wird immer Teil meines Ansehens sein. Das war schmerzhaft. Die Fernsehjournalistin fragt nach der Stichhaltigkeit der angeblichen Fakten über die Zusammenhänge zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida, die Powell damals vor dem UN-Sicherheitsrat ausgebreitet hatte. Colin Powell. Ich habe niemals eine Verbindung gesehen. Ich kann darüber nicht anders denken, weil ich niemals einen Beweis gesehen habe, der hätte vermuten lassen, dass es da eine Verbindung gab. Irak-Akte. Szenen und Fragmente über einen Krieg von Clemens Fehrenkotte. Es sprachen Wolfgang Hinze, Detlef Kügo, Axel Milberg, Christa Posch und Ulrike Kriener. Ton und Technik Adele Kurzil und Hans Scheck. Bearbeitung und Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christoph Lindenmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2005.